Ich habe Angst zum Schlafen gehen. Das ist mir unerklärlich. Hab einen Mann im Traum gesehen. Das ist doch nicht gefährlich. Ich glaube, er ist ein Bösewicht. Du siehst im Traum Gespenster. Ich sehe schon, du glaubst mir nicht. Na gut, ich wach heute Nacht vor deinem Fenster. Was willst du vor dem Fenster stehen? So kann ich dich beschützen. Ich werde ihn sicher wiedersehen. Das wird ihm wenig nützen. Was heute passiert, das ahne ich. Ich habe keinen Schimmer. Im nächsten Traum, da küsst er mich. Na gut, ich wach heute Nacht vor deinem Zimmer. Das ist ein guter Gedanke. Stehen. Dann weißt du, dass ich da bin. Er wird vielleicht noch weitergehen. Wie gut, dass ich den nah bin. Was mach ich, wenn du weißt schon was? Ich weiß, dass ich dich rette. Dann sag mir nur, wie machst du das? Na gut, ich wach heute Nacht vor deinem Bette. Das ist ein guter Gedanke. Ich kann vielleicht auch sitzen. Ich muss dir etwas eingestehen. Ich werde die Ohren spitzen. Der Mann in meinen Träumen. Ich werde ihn schon vertreiben. Der freche Kerl bist du allein. Na gut, ich will dann vorsichtshalber bleiben. Das ist ein guter Gedanke.